Aus dem Bereich der Wissenschaft hören Sie jetzt einen Bericht von Erwin Lausch über ein zwiespältiges Abenteuer, nämlich über die moderne Gehirnforschung. Kein anderes großes Organ des menschlichen Körpers ist in seiner Funktion und Bedeutung so gründlich missverstanden worden wie das menschliche Gehirn. Die altägyptischen Spezialisten, die vor 3700 Jahren Leichen zur Mumifizierung präparierten, machten sich zwar Gedanken darüber, ob das Herz im Körper des Toten belassen oder besser gesondert bestattet werden sollte. Das Gehirn jedoch war für sie nur eine lästige Füllung des Kopfes. Sie entfernten es ohne viel Umstände mit einem Eisenhaken durch die Nasenlöcher. Der griechische Philosoph Alkmaion von Kroton, der vor 2500 Jahren in Unteritalien lebte, hielt immerhin das Gehirn für eine Drüse, die Gedanken absondert, wie die Tränendrüse Tränen. 150 Jahre später deutete sein berühmterer Kollege Aristoteles das Gehirn als Kühlmaschine für das Blut. Und wiederum 500 Jahre darauf lehrte der römische Arzt Galen, dass das Gehirn eine Pumpe sei, die den Seelengeist, eine luftartige Edelsubstanz, durch die Nerven pumpt. Das glaubten die Gelehrten 15 Jahrhunderte lang. Nur ganz allmählich wurde klar, was für ein Wunderwerk jeder Mensch in seinem Kopf trägt. Es ist seltsam. Das so wissbegierige und einfallsreiche menschliche Gehirn hatte größte Schwierigkeiten, seinen eigenen Rang zu begreifen. Heute gibt es keinen Zweifel mehr darüber, dass das Gehirn das Lebenszentrum schlechthin ist. Es reguliert die Lebensvorgänge im Organismus und es steuert alle Muskelbewegungen. In unserem Gehirn laufen, raffiniert verschlüsselt, in jedem Augenblick Unmengen von Sinneseindrücken zusammen, wo sie in wichtig und unwichtig sortiert, zu Impulsen für Bewegungen oder Überlegungen verarbeitet, schnell wieder vergessen oder als Erinnerungen lange festgehalten werden. Hier liegen die Speicher eines langen Lebens, deren Aufnahmefähigkeit angesichts ihrer Winzigkeit unbegreiflich erscheint. Mehr noch, unser Gehirn ist es, das den Menschen überhaupt zum Menschen macht und das jedem Individuum seine Persönlichkeit gibt. Und schließlich sitzt hier, im menschlichen Gehirn, das Rätselhafteste von allem, unser Bewusstsein, das uns die Welt wie auch die Existenz des eigenen Gehirns erkennen lässt. Diese zwei Hände voll unscheinbarer, gallertiger Masse in unserem Schädel, von denen unser Schicksal mehr als von irgendeinem anderen Faktor abhängt, stellen trotz allem, was wir bereits wissen, die größte Herausforderung an die Wissenschaft dar. Gehirnforschung ist heute das aufregendste Abenteuer des menschlichen Geistes. Immer mehr Wissenschaftler fühlen sich davon angezogen. Gehirnforschung ist das elementare Problem, dem sich der Mensch gegenübergestellt sieht. So begründete der australische Nervenphysiologe und Nobelpreisträger John Eccles das schnell zunehmende Interesse an seinem Fachgebiet. Forscher vieler Fachrichtungen, unter ihnen Anatomen und Physiologen, Psychologen und Neurologen, Verhaltensforscher und Biochemiker, Physiker und Mathematiker, Kybernetiker und Computeringenieure, bemühen sich heute herauszubekommen, wie das menschliche Gehirn funktioniert. Viele wichtige Zusammenhänge haben sie bereits aufklären können. Dazu bedurft es prinzipiell keiner anderen Methoden als derjenigen, die Wissenschaftler auch sonst anwenden. Viele Leistungen des menschlichen Gehirns, die frühere Generationen als Seelen- und Geistesleben für immer dem Zugriff der Wissenschaftler entzogen glaubten, konnten bereits auf ganz normale physikalische und chemische Gesetzmäßigkeiten zurückgeführt werden. Wir können heute mit einer an Sicherheit grenzenden Gewissheit sagen, dass auch menschliches Seelenleben nichts anderes ist als eine Eigenschaft der Materie, zugegebenermaßen einer sehr kompliziert gebauten Materie. Aus dieser Erkenntnis resultieren nun freilich Konsequenzen, die in ihren Auswirkungen sehr zwiespältig sein können. Auf der einen Seite können wir, wenn auch im Gehirn die normalen Naturgesetze gültig sind, zuversichtlich hoffen, dass sich aus unserem Wissen darüber hilfreiche Anwendungen ergeben. Geistes- und Nervenkrankheiten könnten durchschlagender behandelt werden, als es heute möglich ist. Auch jene große Gruppe von Patienten, die an psychosomatischen Krankheiten leidet, bei diesen Krankheiten sind körperliche Störungen eng mit seelischen Schwierigkeiten verknüpft, dürfte auf wirksamere Hilfe rechnen. Vor allem aber können wir erwarten, dass die Ergebnisse der Gehirnforschung es möglich machen, Menschen von belastenden oder gar gemeingefährlichen Verhaltensweisen zu heilen, die heute noch, da weit verbreitet und kaum beeinflussbar, als einfach menschlich ertragen werden müssen. Wüssten wir nur erst mehr über unser Gehirn, könnten vielleicht viele der so sinnlosen wie zerstörerischen Konflikte, unter denen die Menschheit leidet, von den alltäglichen Reibereien in der Familie und am Arbeitsplatz bis zum Gemetzel zwischen Völkern, vermieden werden. Andererseits, wenn Wissenschaftler die Gesetze, die menschliches Verhalten steuern, bis in die Details kennenlernen, dann werden diese Kenntnisse es auch möglich machen, Menschen zu manipulieren. Ansätze zu Techniken der Hirnmanipulation gibt es bereits. Durch elektrische Reizung und auch durch chemische Beeinflussung des Gehirns lassen sich heute bereits Handlungen, die durch keinerlei äußere Umstände motiviert sind, ebenso voraussagbar erzeugen wie Gefühle, für die gar kein natürlicher Anlass besteht. Werden bestimmte Punkte innerhalb eines 3 cm breiten Streifens der Großhirnrinde, der motorischen Rinde genannt wird, durch leichten elektrischen Strom gereizt, beginnen Muskeln auf den Strom im Gehirn zu reagieren. Je nach der Lage des Reizpunktes bewegt sich ein Finger, zuckt ein Beinmuskel, die Lippen wölben sich vor oder der Gereizte macht eine Schluckbewegung. Solche Untersuchungen wurden zuerst an Tieren, später auch im Operationssaal an Patienten vorgenommen, wenn sich die Ärzte davon Aufschlüsse für die Diagnose versprachen. Hirnreizungen tun nicht weh, denn das Gehirn ist gegen jegliche Eingriffe völlig schmerzunempfindlich. Der Patient, der bei vollem Bewusstsein ist, spürt von dem Elektroreiz überhaupt nichts. Umso mehr ist er erstaunt darüber, dass plötzlich Muskeln zucken oder Körperteile sich bewegen, unerwartet und ungewollt. Es nützt nichts, sich gegen diese Bewegungen aufzulehnen. Ihre Elektrizität ist stärker als mein Wille, sagte ein Patient zu dem amerikanischen Neurophysiologen José Delgado an der Yale-Universität. Elektroreize an anderen Stellen der Großhirnrinde liefern andere Reaktionen. Werden zum Beispiel Teile des Sehzentrums im Hinterkopf gereizt, glaubt der Patient Lichtblitze, Veränderungen der Helligkeit oder gar Bilder zu sehen. Reize im Hörzentrum rufen den Eindruck von Geräuschen hervor. Noch weitaus eindrucksvoller aber sind die Auswirkungen von Elektroreizen, die ins Innere des Gehirns geleitet werden. Durch haarfeine Drähte, die tief ins Gehirn reichen, gelangt der Strom an Punkte, deren Reizung Tiere und auch Menschen erst recht als Marionetten der Gehirnforscher erscheinen lässt. Durch Elektroreize können Wissenschaftler ihre Versuchstiere nach Belieben einschlafen und aufwachen lassen. Sie beeinflussen Nahrungsaufnahme und Geschlechtstrieb, erzeugen Angst oder Wut, wo nicht der geringste äußere Anlass zu solchen Reaktionen besteht. Der Strom kann, je nach der Lage der Elektrode, unwiderstehliche Lustgefühle auslösen, zu heftigster Aggression führen, aber auch Aggressionen dämpfen. Werden durch ein dünnes Röhrchen bestimmte chemische Substanzen an bestimmte Stellen im Hirninnern geleitet, zeigen sich ebenfalls überraschende Effekte. Bei Ratten konnten Forscher auf diese Weise nach Belieben männliches oder mütterliches Verhalten, jeweils bei Weibchen und Männchen, sowie Hunger oder Durst auslösen. Durch gezielte chemische Hirnreize wurden mordlüsterne Tiere friedfertig und friedliche Tiere aggressiv gemacht. Aber noch stehen verhaltensändernde Hirntropfen, weil technisch schwieriger anzuwenden, mehr am Rande der Diskussionen um möglichen Missbrauch von Ergebnissen der Gehirnforschung. Elektrische Eingriffe hingegen haben Spekulationen über eine düstere Zukunft ausgelöst, in der Diktatoren eine unterworfene Bevölkerung mittels ins Gehirn gepflanzter stromleitender Drähte fernsteuern. Etwa so: Per Funksignal wird geweckt und arbeitsame Stimmung erzeugt. Per Funk wird belohnt durch Reizung eines Lustzentrums oder auch bestraft durch Auslösen von Schmerzgefühlen oder Angst. Ob derartige Befürchtungen berechtigt sind, ist eine umstrittene Frage. Die meisten Gehirnforscher neigen dazu, Ängste vor gefährlichen Gehirnmanipulationen als unbegründet zurückzuweisen. Wer ganz sicher gehen will, dass die Gehirne künftiger Generationen keinen unerwünschten Manipulationen ausgesetzt sind, muss fortan die Gehirnforschung, die ja die Grundlagen zur Manipulation liefert, weltweit verbieten. Abgesehen davon, dass ein derartiges Verbot schwer durchzusetzen wäre, es wäre auch unverantwortlich. Selbst wenn die Gefahr bedenklicher Gehirnmanipulationen besteht, wird die Menschheit gezwungen sein, dieses Risiko einzugehen. Denn die Menschheit braucht heute nichts dringlicher als mehr Kenntnisse über das eigene Gehirn und sie braucht auch Gehirnmanipulationen, aber die richtigen. Mehr Kenntnisse über das Gehirn werden benötigt, um jenen zahlreichen Patienten mit Geisteskrankheiten und psychosomatischen Leiden schneller und wirksamer helfen zu können, deren Krankheitsursache ganz oder teilweise im Gehirn liegt. Doch auch wer nicht krank ist, braucht Hilfe. Jegliches menschliche Zusammenleben ist überschattet von Konflikten, deren Ursachen letztlich in den Gehirnen zu suchen sind, in unserem eigenen und in denen anderer. Den Gehirnen entspringen die Streitigkeiten des Alltags ebenso wie brutale Gewaltverbrechen und Terroraktionen wie Völkermorde und Kriege. Seit alters her haben Philosophen darüber gegrübelt, warum der Mensch so unvollkommen ist. Moralisten haben gepredigt und ermahnt, Reformer haben neue Gesellschaftsformen gefordert. Genutzt hat das alles nichts. Weiterhin ist die Welt voll von Gewalt und Hass. Nur eine Hoffnung bleibt, dass aus der Erforschung des Gehirns Möglichkeiten zu friedlicherem Zusammenleben der Menschen erwachsen. Unter diesem Aspekt gilt es heute, die Gehirnforschung nicht etwa aus Angst vor gefährlichen Manipulationen zu unterdrücken, sondern sie als Forschungsziel Nummer 1 bevorzugt zu fördern. Grundlagenforschung auf breiter Ebene ist erforderlich, aber im Schwerpunkt sollte sich die Gehirnforschung gegen die größten Übel richten, unter denen die Menschheit leidet, gegen Aggressivität, Machthunger und ideologische Verkrampfung, die den Verstand blockiert. Menschen der Zukunft, deren Gehirne zuverlässig von diesen drei Menschheitsplagen befreit sind, werden unsere Schwierigkeiten im Zusammenleben überhaupt nicht mehr verstehen. Über die Mechanismen, die im Gehirn Aggressivität auslösen und über Möglichkeiten, Aggressivität durch operative Eingriffe zu dämpfen, liegen bereits erste Erkenntnisse vor. Auf diesen Sektor sollten sich daher die Bemühungen der Gehirnforscher zuerst konzentrieren. Als Ergebnis sollten neue Formen der Therapie entwickelt werden, die es erlauben, menschliche Aggressivität wirksam zu behandeln. Eine Welt ohne Brutalität und Gewalt, das ist vorerst zugegeben nicht mehr als eine schöne Vision. Warum sollte sie nicht wahr werden? Die Gehirnforschung hat heute einen Stand erreicht, dass sie solch ein ehrgeiziges Ziel in Angriff nehmen kann. Die Problematik der Gehirnforschung ist mit diesem Beitrag von Erwin Lausch nur angeritzt worden. Falls Sie sich für dieses Thema eingehender interessieren, dann möchten wir Ihnen das jüngst erschienene Buch des Autors zur Lektüre empfehlen. Es heißt Manipulation, ist in der Deutschen Verlagsanstalt erschienen und kostet 28 Mark.